B. Na toll, da haben wir wieder jede Menge Hausaufgaben. Und ich dachte, wir könnten heute Nachmittag noch trainieren. Das müssen wir auf jeden Fall. Was meinst du? Können wir um 5 auf dem Fußballplatz sein? Sag mal, spinnst du? Wie soll ich das denn schaffen? 2 Seiten Mathematikaufgaben und dann noch Fußball spielen. Naja, entweder ist dir das Fußballtraining wichtig oder nicht. Da muss man mal Prioritäten setzen. Willst du mit zu mir nach Hause kommen? Dann essen wir erst was, dann machen wir zusammen Mathe und um 5 gehen wir zum Sportplatz. Ja gut, ich muss aber noch meine Mutter anrufen.